Gefahr Nummer 5. Künstliche Intelligenz. Die Gefahr, die von der künstlichen Intelligenz KI ausgeht, haben wir bereits im Kapitel über Skynet besprochen. Hier geht es eher darum, dass sich die Blockchain, wenn kombiniert mit KI, selbst zerstören könnte. Das wäre ein interessantes Paradoxon. Eine Gefahr, welche erst dadurch entsteht, wofür sie eine Gefahr darstellt. Ohne Blockchain könnte KI erst gar nicht zum Skynet werden. Erst durch die Blockchain besteht diese Möglichkeit überhaupt. Glücklicherweise sind wir noch ein bisschen davon entfernt, eine generalisierte KI überhaupt zu schaffen. So mache ich mir im Hinblick auf diese Gefahr noch nicht allzu viele Sorgen.